Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei A, der Kurzform von Acht. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht nur unter uns zwei ist. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten, natürlich wie immer erwünscht. Und noch immer sind bei uns die fantastischen Damen von Drama Carbonara zu Gast. Und Servus, grüß euch. Hallo. Ah, oh, schön. Und funky Music übrigens. Ja, vielen Dank. Sehr funky. Ich musste mittanzen. Muss man irgendwie mittanzen. Kann ich still sitzen? Ich habe gehört, dass auch ihr uns eine Folge vorbereitet habt. Wer von euch mag denn anfangen? Ich, die Asta, ich würde gerne anfangen. Ja, dann schieß los. Los geht's. Also, ich wurde 1856 in Pšibor in Tschechien geboren. Wo liegt denn das ungefähr? Sprich mal aus. Pšibor. Pšibor. Pšibor. Pšibor. Und in welchem Jahr? 1856? 1856. Auf Deutsch heißt es Freiberg. Freiberg, okay. So. Im heutigen Tschechien. Gar keine Ahnung. Okay, gar keine Ahnung. Können ganz viele Leute sein, ne? Ich war einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Hahaha. Also ich vermute schon mal, es handelt sich deswegen um einen Mann, weil du jetzt nicht gesagt hast, um denkende Personen oder ähnliches, sondern Denker. Ach Mann, ich habe es nicht gegendert. Mm. Ja, Fail meinerseits. Es ist wahrscheinlich ein männlicher Mann. Männlicher tschechischer Mann. Ein männlicher Mann, gut. Ist man da dann ein Berufsdenker oder ist das eher so ein Hobby? Ich glaube schon, das ist angeboren dann. Ist man da dann, ja, ist es wirklich Denker oder ist man da Philosoph oder was ist man da dann? Genie, ja, Genie. Schon gewissermaßen. Ich denke ja bloß in meiner Freizeit, deswegen. Ein Intellektueller, ja. Okay, also das sagt euch natürlich jetzt auch nicht viel. Mein Vater war vom Beruf Wollhändlerin. Was? Ich weiß nicht, ob das mit dem Gendern so funktioniert. Das gefällt mir. Voll gut gegendert. Okay. Und war damit die erste männliche Wollhändlerin. Genau. Also ich kenne das nur so andersrum als Beleidigung. Ey, deine Mutter ist ein Wollhändler. So kenne ich es. Deine Mutter ist Beleidigung. So fett. Deine Mutter ist so Fettwitze, oder? So ähnlich, ja. Gibt es einen Deine Mutterwitz mit als Wollhändlerin? Nee, aber so als Ausspruch hätte ich es jetzt eher so über die Mutter erwartet als über den Vater. Okay. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Scheint so. Nächster Guess? Unbedingt. Ja, bitte doch. Ich hatte 8 Geschwisterinnen. Eine ältere Geschwisterin und 7 jüngere. Ui. Geschwisterin, ich liebe es. Aber wenn du uns als nächstes jetzt noch sagst, der Vater trank zu viel und schlug die Familie, dann hätten wir so das Klischee, das wir gefühlt in jeder zweiten Folge haben. So, ich hatte unglaublich viele Geschwister und mein Vater trank. Ja, vielleicht war das auch so. Der war Wollhändler, you never know, wie die drauf sind. Ne? Vielleicht war er auch so mit Anführungszeichen Wollhändler. Wollhändler, ja. So, eigentlich war er Schnapsbrenner oder sowas, ja. Oder Zigarettenschmuggler. Man kann doch aus allem Schnaps brennen. Gibt es Wollschnaps? Ich hoffe es nicht. Ich weiß auch da nicht, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du bei Wolle relativ viel Zucker beigibst, dann ist es pappige Wolle. Oder es wird Zuckerwatte. Vielleicht kann man da Zuckerwatte draus machen. Zuckerwatte-Schnaps. Boah, das wäre aber gut. Zuckerwatte-Schnaps. Naja, vielleicht findet man noch raus, ob er und seine Familie dem Alkohol zugetan waren. Und der Zuckerwatte. Vielleicht Zuckerwatte, war ja die Mutter Zuckerwattenfrau. Das war die Mutter aller Zuckerwattenfrauen. Nee, das funktioniert auch nicht. Also. Okay. Also bringt euch ja jetzt gar nichts, ne? Die Geschwisterinnen. Meine medizinische Dissertation, schrieb ich oder verfasste ich über das Thema, über das Rückenmark niederer Fischarten. Echt jetzt? Wow. War die länger als 2 Seiten? Ich nehme es an. Ja. Also niedere Fischarten. Niedere Fischarten. Sand am Meer. Dass sich das so wahnsinnig unterscheidet. Das war der Karpfenkönig Ludwig. Der hatte im pro Regierungszeit, die immer ein Jahr geht, hat er 720 Karpfen gegessen. Und war ein großer Denker. Aber das ist wirklich ein Ding, wo ich herkomme, dass der Landrat sich damit brüstet, wie viel Karpfen er im Jahr gegessen hat, weil aus dem Eck, aus dem ich komme, der Aischgrund, ist halt so ein Karpfenanbaugebiet und wir reden davon so 270 Karpfen im Jahr. Was jetzt die pro Person? Nein, also wie halt der Landrat ist, weil der geht halt dann immer, sobald Karpfensaison ist, lässt er sich irgendwo sehen und geht halt Karpfen essen. Aber 270, so lange ist doch gar nicht Karpfensaison. Ja, du also, sagst ja, dass der einen am Tag ist bloß. Ja, aber wahrscheinlich auch halbe dann, oder? Also Karpfen sind ja traditionell in der Mitte geteilt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass hier unterschiedliche Arten ist und so. Ja, und sobald der einen Bissen macht von dem Karpfen, zählt das schon, bestimmt, oder? Bestimmt. Ach so. Ja, und so kommt er halt schnell mal auf seine 200. Und da gibt es ja auch Filets und Karpfenchips und hast du nicht gesehen und ach. Echt? Keine Ahnung, vielleicht macht es auch weniger. Ja. Karpfenchips? Ja, also das sind nicht so Knusperchips, sondern das ist halt eher so wie Fischenchips, dass du halt so Filetstückchen nimmst, so dick in Panade und dann frittieren. Klingt so geil gerade. Hätte ich so gerne gerade. Okay, aber das ist so lecker. Das ist so ein typisches Weihnachtsmarktding hier. Mit so Soße Tatar. Genau. Das hätte ich jetzt gern. Ich habe neulich gelesen, Tatarentunke war der Begriff früher dafür. Tunke? Ich mag das Wort Tunke. Ja, ich habe auch erst gelernt, dass das ein urdeutsches Ding sei, immer Tunke zu benutzen und dass ich, jetzt rede ich natürlich hier voll ins Fettnäpfchen, dass es wohl ein Ding ist, dass der Piefke an sich immer Schnitzel mit Tunke isst und damit die ganze Panade matschig macht. Na, das geht gar nicht weg. Ich hatte einen Begriff als Kind für Tunke, den habe ich als Kind immer benutzt, weil ich den so toll fand, weil ich finde, dieser Begriff sagt ja, was so eine Tunke sein soll. Und zwar habe ich zu Tunke gesagt, Chi-Chi-Chi. Und man tunkt ja so ein, oder? So eins, zwei, dreimal rein, oder? Ja, genau, so Chi-Chi-Chi. Und ich habe immer zu Tunke Chi-Chi-Chi gesagt als Kind. Ah. Klingt irgendwie logisch, oder? Du bist immer wieder für eine linguistische Überraschung gut, ja? Also es gibt ja so geile altwienerische Begriffe für so Sachen, ne? Und der altwienerische Begriff für die Cocktailsoße quasi war früher die Salsa Aurora. Wirklich? So toll heißen. Und jetzt heißt es Cocktailsoße. Naja, das war, also es ist jetzt nicht so altwienerisch, weil Ketchup mit Mayonnaise gibt es noch nicht so lange, ja? Aber das war so das Upper-Class-Wort in den 60er Jahren in Wien für das Cocktailsoße, sie haben eine Cocktailsoße gesagt und Salsa Aurora. Das klingt gleich tausendmal edler. Tausendmal edler. Ich bin Fan. Gell? Naja, also wollt ihr weiterraten? Wir hören jetzt mal auf. Nur so kryptische, komische Infos, ne? Jetzt geht's mal ein bisschen mehr zur Sache. Also, ich selber hatte 7 Kinder und deren Namen waren Martin, Sophie, Oliver, Mathilde, Ernst, Jean und Anna. Und wenn man die Namen vorwärts oder rückwärts liest, dann ergibt sich daraus ein schmackhaftes Linsenrezept. Genau. Oliver, Ernst, Jean, Mathilde, Sophie, Martin, Anna, Ernst, Mathilde, Oliver, Sophie, Martin, Anna, Jean, Ernst. Das hat ja wieder von vorn begonnen. Wie in Bali. Ab dem 3. oder 4. Kind fängt man wieder von vorn an, aber die heißen eigentlich alle gleich. Wirklich, das ist tatsächlich so. Und jeder Erstgeborene heißt valid, oder? Und Jasna, weißt du eigentlich, dass es im Serbischen einen Namen für das 13. Kind gibt und der bedeutet übersetzt, hör auf? Ja, es soll noch so. Mein Papa heißt so. Oh mein Gott. Ja, nicht das 13. So. Das 5. Ja? Das 5. Oh. Mein Papa ist das 5. Kind und er heißt so. Ich liebe. Wie heißt er dann? Er heißt Stojan und Stoj heißt stehen bleiben. Also bleib stehen. Ist das gut? Ja. Und er war ein ziemlicher Nachzügler. Ja, das stimmt. Also Oliver hätte eigentlich Stojan heißen müssen bei dem Fall unserer Person. Stojan, egal. Ja, und hat es genutzt, Beanna? Oder ja, gab es noch mehr nett. Kinder? Hat es gebraucht. Könnt ihr auch probieren. Da wird man voll geächtet in Serbien, wenn man nach einem Stojan nur ein Kind kriegt, oder? Ja, genau. Oder wenn du einen Stojan kennenlernst, mein Gott, deine arme Mutter. Ich habe 6 ältere Brüder. Nein, der 6. heißt dann irgendwie übersetzt so viel wie, ich zähle jetzt bis 3, hör endlich auf. So setzt sich es dann immer weiter fort. Das finde ich schön. Okay, also es klingelt auch bei Martin, Sophie, Oliver, Mathilde, Ernst, Jean und Anna nicht. Nee, aber Jean sticht irgendwie raus aus der Aufzählung. Waren das mit den gleichen Müttern? Also war das alles die gleiche Mutter? Ist Jen oder so, keine Ahnung. Die Mutter, wie die Mutter hieß? Ja, ich frage mich, ob es alles die gleiche Mutter war, weil oft haben wir ja dann auch gerade bei so zahlreichen Kindern, die verteilen sich ja dann öfter mal auf unterschiedliche Partner. Ich habe es jetzt nicht dezidiert recherchiert, aber ich glaube, es ist nicht dieselbe Mutter bei allen. Hm. Bringt mich aber auch nicht weiter. Aber danke für die Info. Okay. Next guess? Bitte. Ich rauchte jahrzehntelang 20 Zigaretten pro Tag und erkrankte später an Gaumenkrebs. Ui. Ach, warum? Das ist fies. Oh, jetzt hätte ich einen Verdacht. Wenn ich ihn besuchen würde, würde ich mich dann hinlegen? Zu klischee-mäßig? Naja, wenn du ihn jetzt besuchen gehst, nicht. Aber damals, so das Klischee. Auf der Couch. Ja, und würde ich über meine Mutter reden mit ihm? Hoffentlich nicht. Ja, dann tippe ich mal auf Sigmund Freud. Well done. Dankeschön. Dabei hätte ich jetzt nur so schöne Guesses gehabt. Ja, aber die lesen wir natürlich auch noch alle vor. Okay, also 1886 hielt ich einen Vortrag zum Thema männliche Hysterie. Ja, sehr gut. Das ist herrlich. Da wäre es schon klar gewesen, glaube ich, oder? Ich verfasste 1884 eine Studie über Kokain. Mhm. Ja, da hätte es auch Klick gemacht. Pro und Zehntens, Contra. Ich bin der Begründer der Psychoanalyse, wäre dann mein endgültiger 10. Tipp gewesen. Aber well done, Philipp, bravo. Dankeschön. Habe ich auch nicht gewusst, dass der Vater Wollhändlerin war. Ja, haben wir alle was gelernt. Ja. Und da muss die Wikipedia wahrscheinlich noch ein bisschen nachziehen. Ja, das habt ihr diese Netflix-Serie Freud gesehen? Ja, gibt's und anscheinend ich scheiße. Wirklich? Weil ich habe jetzt nur den Trailer gesehen und ich habe es mir irgendwie ganz anders vorgestellt und habe mir jetzt gedacht, boah, irgendwie ist mir das zu wüt. Ja, sie ist sehr dark irgendwie. Mhm. Sie dark ist, und sie strange so, und sehr überhaupt nicht. Ich dachte, es hat so einen historischen Hintergrund und es ist kratzt dann schon an geschichtlichen Fakten auch, aber es ist dann so wie so eine Kriminalgeschichte im historischen Wien mit so den ganzen wienerischen hier Schauspielern und so. Und irgendwie konnte mir dann nicht anfreunden. Das war mir zu strange. Und geht es dann dabei um ihn oder irgendwie sein Wirken oder eher so das Umfeld? Es spielt sich in seinem ganzen Umfeld und schon quasi seine Herangehensweise und so, quasi als Vorreiter, weil man alles, was quasi psychische Erkrankungen betraf, sind die Leute halt wirklich miserabel behandelt worden damals. Ne? Und er hat halt versucht, quasi die Leute nicht nur zu fixieren und mit Kälte und Wasserschocks und Elektroschocks zu behandeln, sondern halt mit Gesprächen und sie zu analysieren und Kokain und sowas. Mhm. Ne? Das kommt schon alles vor, aber es wird dann so eine ganz abgedriftete Mystery-Geschichte, die urweird wird mit so Halluzinationen. Und irgendwie habe ich mir dazu angefreundet dann letzten Endes damit. Es war ein bisschen zu abgefahren. Mhm. Verstehe. Na dann, vielen herzlichen Dank für die Hinweise und die Person und dann bis zum nächsten Mal. Bitte gerne. Tschüss. Macht es gut. Tschüss. Salut. Tschüss. Baba. Tschüss. Baba.